Was haben wir für einen Spaß, denkt Frank. Man könnte dieser Ausflug doch nur länger dauern, wenn er nur ewig dauern könnte. Das Problem mit dem alten Bastard ist, dass er immer noch so viel Spaß am Leben hat, findet Corinne. Und Leute, die Spaß am Leben haben, brauchen lange, bis sie den Löffel abgeben. Sie hängen geradezu an ihrem alten Löffel. Billy kehrt zu seinem Spiel zurück. Er ist inzwischen bei Level 6. Aber er will es noch bis Level 7 schaffen. Billy, sagt Frank, hast du Balken auf deinem Handy? Billy hält das Spiel an und sieht nach. Einen, aber der flackert, geht ständig an und wieder aus. Na toll, großartig. Ein weiterer Abschnitt Waschbrettpiste erschüttert den Buick und Frank bremst auf Tempo 20 ab. Er fragt sich, ob er nicht einfach seinen Namen ändern, seine Familie sitzen lassen und einen Job in einer kleinen Bank irgendwo in Australien annehmen könnte. Lernen die Leute Mate zu nennen und G'day zu sagen. »Seht mal, Kinder«, ruft Großpapa. Er hat sich vorgebeugt und brüllt ihnen in seiner jetzigen Position geradezu ins Ohr, in das rechte Ohr seines Sohnes und das linke seiner Schwiegertochter. Beide zucken zur anderen Seite, was nicht nur am Lärm, sondern auch an seinem Atem liegt. Der riecht, als ob ein kleines Tier in seinem Mund verendet wäre und beim Ableben noch einmal gekackt hätte. Großpapa beginnt den Tag meist damit, Galle aufzustoßen und danach zu schmatzen, als wäre die lecker. Was immer in ihm vorgeht, es kann nichts Gutes sein, und dennoch strahlt er diese grässliche Vitalität aus. Manchmal denkt Corinne, sie könnte ihn umbringen, ganz im Ernst. Nur, dass die Kinder ihn lieben, der Himmel weiß warum, aber sie tun es. »Seht mal da, direkt dort drüben!« Ein von Arthritis gekrümmter Finger sticht zwischen Mr. und Mrs. Brown nach vorn. Die verhornte Klaue bohrt sich fast in Mrs. Browns Wange. »Das ist das alte Slide Inn. Also was davon übrig ist. Direkt da drüben. Bin einmal dort gewesen, wisst ihr? Meine Schwester Nan und ich und unsere Eltern. Wir haben auf unseren Zimmern gefrühstückt.« Die Kinder gucken brav auf das, was vom Slide-In übrig ist, ein paar verkohlte Balken und ein Kellerloch. Mrs. Brown sieht auch den kleinen Kastenwagen zwischen dem Gestrüpp und den Sonnenblumen, die Seiten sind mit Rost überzogen und er sieht noch älter aus als Großpapas Buick. »Cool, Großpapa«, sagt Billy und widmet sich wieder seinem Spiel. »Cool, Großpapa«, sagt Mary und vertieft sich wieder in ihr Comicheft. Sie lassen die Ruine des Gasthofs hinter sich. Frank fragt sich, ob die Eigentümer ihn vielleicht absichtlich niedergebrannt haben, wegen der Versicherungssumme. Denn mal ehrlich, wer will schon hier rauskommen, um ein Wochenende zu verbringen? Oder Gott behüte die Flitterwochen. Maine hat jede Menge hübsche Orte, aber das hier ist keiner davon. Das hier ist nicht einmal ein Ort, durch den man fährt, um woanders hinzugelangen, es sei denn, es lässt sich partout nicht vermeiden. Aber das hätten sie tun sollen. Deswegen hat er so einen Hals. »Was, wenn Großtante Nan stirbt, bevor wir ankommen, Großpapa?«, fragt Mary. »Sie hat das Comicheft ausgelesen. Das nächste wäre Little Lulu, aber das interessiert sie nicht. Little Lulu sieht aus wie eine Kackwurst in einem Kleid.« »Naja, dann drehen wir um und fahren zurück«, antwortet Großpapa. »Natürlich erst nach der Beerdigung.« »Die Beerdigung, oh Gott, die Beerdigung!« Der Gedanke, sie könnte bei ihrer Ankunft schon tot sein, ist Frank noch gar nicht gekommen. Sie könnte sogar während ihres Besuchs abnibbeln, und dann müssten sie tatsächlich bis zur Beerdigung der alten Schachtel bleiben. Er hat nur einen Satz Wechselwäsche mitgenommen und »Pass auf!« brüllt Corinne. »Stopp!« Frank bremst und das gerade noch rechtzeitig. Ein weiterer Graben und eine weitere ausgewaschene Stelle oben auf dem Hügel. Nur, dass diese Ausspülung quer über die Straße reicht. Der Spalt ist bestimmt einen Meter breit und wer weiß, wie tief. Billy hält wieder sein Spiel an. »Was ist los, Dad?«, fragt er. »Was ist los, Dad?«, fragt Mary und hört auf, nach einem weiteren Comicheft mit Archie zu kramen. »Was ist los, Frankie?«, fragt Großpapa. Einen Moment lang sitzt Frank Brown nur da, die Hände auf dem Lenkrad auf 10 Uhr und 2 Uhr und starrt über die lange Motorhaube des Buicks. Damals, in der guten alten Zeit, da wussten sie noch, wie man Autos baut, tönt sein Vater manchmal gern, was natürlich dieselben guten alten Zeiten waren, wo keine anständige Frau zum Einkaufen ging, ohne sich vorher ein Korsett umzuschnallen und die Strümpfe an einem Strumpfhalter zu befestigen, die Zeiten, wo Schwule um ihr Leben fürchten mussten und es in jedem Tante-Emma-Laden Lakritzfigürchen für einen Penny gab, die Niggerbabys genannt wurden. Geht doch nichts über die guten alten Zeiten. Jawohl, Sir!